Sumaki an. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Du hättest mich. ihren Stiefel kreuzt, ihre Liebe trifft ins Gesicht. Ich dachte, warum beginnt die nicht darauf allein?